So etwa fing es an, und Sinears Glück war vertan. Stockwerk um Stockwerk hebt sich schon empor der Turm von Babylon. Doch mit dem Turm wächst großes Leiden. Es darben Felder, sterben Weiden, weil niemand mehr nach ihnen schaut und alles nur am Turm noch baut. Doch wo bleibt Gott? Kann er zusehen, wie die am Turm zugrunde gehen? Wird er vielleicht sogar noch lachen, wie die sich einen Namen machen? Er spricht: Ich will herniederfahren, will euch durch mein Gericht bewahren. Statt Brot habt Steine ihr gemacht, um Ehr und Namen euch gebracht. Lasst ab vom Turm! Verwirrt sei euch Gehör und Wort, zertrennt zieht in die Fremde fort. Der Lärm verstummt, der Turm steht leer. Der gibt zum Ruhme nichts mehr her. Doch sieh, als sich der Rauch verzogen, da leuchtet noch der Friedensbogen. Ist denn nicht alles nun vertan? Gott gibt nicht auf, er fängt neu an. Er ruft sein Volk durch Abraham, das Volk, das aus dem Glauben kam, und macht es in der Wüstenzeit durch Mose für den Bund bereit. Er schickt Propheten zu ihm hin, zu brechen seinen starren Sinn. Zuletzt gibt er sich selbst hinein, will bis zum Kreuze bei uns sein. So tief beugt er sich in dem Sohn. Die Antwort ist's auf Babylon. Und seitdem Christus auferstand, liegt alle Macht in seiner Hand. Gibt er den Geist, der ihn erkennt, ihn Bruder und Gott Vater nennt, der uns von Angst und Schuld befreit zu Liebe und zu Einigkeit.